Ulf treffe? Ulf? Ich dachte, du bist in David verknallt. Bin ich auch, aber wenn der mich mit Ulf sieht, wird er vielleicht eifersüchtig, dann klappt es mit uns. Hey, hey, ho! Was willst du denn jetzt? Was willst du denn jetzt? Telefon, ein Sebastian. Hey! Hey, hey, ho! Hey, hey, ho! Ich kenne Hexe. Die brütet irgendwas aus. Los, zeig mir den Brief. Naja, eigentlich ist es ja Briefgeheimnis. Dann hätte er ihn mit der Post schicken sollen und das hat er nicht. Die hacken irgendwas aus. Ich rieche das. Rache ist süß. Hey, hey, ho!